Zum 90. Gründungstag des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus fanden die Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten am 17. Oktober auf den Plätzen vor dem Triumphbogen und der Pyongyang-Sporthalle und in allen Bezirken statt.